Also hier nochmal ein deutscher Artikel zu diesem New York Times Artikel. Ich finde es halt wirklich so lustig. Also zum Glück sind hier schon genug Leute, die wissen, dass es den Virus nicht gibt. Aber dann, all diese Artikel erklären sich dann auch so. Ja? Also jetzt sagen sie, ja, die sind zu sensitiv eingestellt. Das sagt nichts über die Viruslast, dass die krank. Also man muss ja die Viruslast kennen, damit die überhaupt krank, weiß, ob die krank werden. Ja, niemand wird krank, weil es den Virus nicht gibt. Aber da niemand krank wird, sagen sie jetzt, ja, weil dieser Test halt so eingestellt ist, so sensitiv eingestellt ist. Dabei wird niemand krank, weil es den scheiß Virus nicht gibt. Es ist so geil, ja. Wie sie jetzt quasi rumrudern mit ihren Erklärungen und es wird immer klarer, dass es den Virus nicht gibt. Ja, zu sensibel eingestellt. Wie geil. Weil natürlich stimmt es, dass je öfter man da halt da vermehrt, desto eher zum Ergebnis kommt, weil die DNA, das haben wir ja auch schon geklärt, quasi in jedem Körper vorkommt. Und je öfter ich da vermehre, desto öfter messe ich das. Zum Glück haben sie sich nicht so eingestellt. Die hätten ja auch so einstellen können, dass quasi jeder das hat. Aber dann, das wollten sie wahrscheinlich nicht, weil es dann noch verwunderlicher gewesen wäre, dass niemand Krankheit hat. Ja, es ist so. Es ist halt echt zum Kotzen, dass man das auf YouTube nicht erzählen kann, ja. Es ist jetzt offiziell verboten zu behaupten, dass er nicht existiert, obwohl es nicht den geringsten wissenschaftlichen Beweis gibt, der auch nur annähernd wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Ja. Zum Glück seid ihr alle hier und wisst es. Aber es gibt doch viele da draußen, die wissen es gar nicht. Auch auf den Demos wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie viel. Sagen wir mal, es waren 1 Million da. Ich weiß es nicht, wie viel wissen, dass es den Virus überhaupt nicht gibt. Das ist ja noch viel krasser, ja. Aber gut. Hier sind ja auch ungefähr 140.000. Wobei natürlich nicht jeder alles sieht. Ja. Das sieht man da unten an diesem Auge da. Der größte Wissenschaftsbetrug aller Zeiten. Und ihr seht doch, wie wichtig Ihnen dieser Betrug ist, weil das ist verboten auf YouTube. Aber im Klimabetrug darf er noch angreifen. Also die Corona-Diktatur ist denen natürlich viel wichtiger als die Klimadiktatur. Das waren wahrscheinlich Testballons, ja. Auch. Klimadiktatur sieht gut, wenn sie damit durchgekommen wären, so richtig. Aber ist halt eher die softe Variante, ja. Die Klimadiktatur im Vergleich zur Corona-Diktatur jedenfalls.